Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Goldene Zeiten Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, besonders heute, denn es geht um das Thema Veränderung. Und Veränderung ist etwas, das uns allen, also mit dem wir allen ständig konfrontiert werden, denn Veränderung ist allgegenwärtig und irgendwie auch unumgänglich. Manchmal können wir es nicht verhindern, dass Dinge sich ändern. Es ist das Normalste der Welt, dass sich etwas verändert. Und ja, genau, darum soll es heute gehen. Und ich denke mal, du kennst es schon aus den letzten beiden Folgen. Ich mache das immer so ein bisschen nach dem Was, Warum, Wie-Schema. Falls dir das jetzt nicht sagt, ist überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, ob es dieses Schema überhaupt gibt, aber ja, wenn nicht, habe ich es mir ausgedacht. Es besagt einfach nur, dass wir zuerst klären, was es eigentlich ist, dann warum wir es brauchen und wie wir das Ganze umsetzen. Also das bezieht sich immer auf das Thema, um das es in der Folge einfach geht. Ja, also wollen wir als erstes klären, was ist Veränderung? Das ist jetzt keine besonders schwierige Frage und höchstwahrscheinlich kannst du es dir auch selbst beantworten, aber der Vollständigkeit halber sage ich es dir einfach nochmal. Und zwar, Veränderung ist etwas zu verändern und etwas anders zu machen und im besten Fall etwas besser zu machen. Ja, genau. Also das ist das Thema der heutigen Folge. Okay, und jetzt kommen wir zum Warum. Das ist nämlich schon ein bisschen interessanter. Und zwar, ja, wenn du mit etwas unzufrieden bist, dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Und die eine Möglichkeit ist, entweder du bleibst unglücklich und unzufrieden. Und da solltest du dich fragen, willst du das wirklich? Das denke ich nämlich nicht. Oder du änderst etwas. So einfach ist es. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten und ich hoffe wirklich sehr, dass du dich in den meisten Fällen für Möglichkeit Nummer 2 entscheidest. Und da kommt dann auch schon das Zitat der Folge ins Spiel. Und zwar, wenn du dich nicht änderst, ändert sich nichts. Lass es kurz mal auf dich wirken. Ja, und dieses Zitat impliziert die Eigenverantwortung. Also, ich möchte, dass du verstehst, dass du für dein Leben selbst verantwortlich bist und dementsprechend auch für die Veränderung. Du kannst dein Leben selbst formen und Entscheidungen treffen für Veränderungen, die dein Leben verbessern. Und ja, wie du das machst, also wie du das irgendwie hinkriegst, jetzt kommen wir zum Wie. Also ich habe dir am Anfang gesagt, was, warum, wie geht die Reihenfolge und jetzt kommen wir zum Wie. Als ersten Tipp möchte ich dir da geben, eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Das bedeutet, dass du dich einfach mal fragst, ja, was ist eigentlich alles gerade doof in meinem Leben? Also, dass du dich, also sei dabei wirklich ganz ehrlich zu dir und schreib einfach mal alles auf, was dich gerade stört. Das kann sowas sein wie, ich bekomme schlechte Noten in der Schule oder ich habe momentan kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Also das ist jetzt, sind jetzt wahrscheinlich eher so Themen für jüngere Menschen, aber es ist ja auch ein Podcast für junge Menschen, deswegen nenne ich solche Beispiele. Ja, was kann das noch sein? Zum Beispiel, dass du dich nicht richtig wohl in deinem Körper fühlst oder was auch immer. Schreib es einfach auf. Und dann als kleinen Zwischenschritt machst du dann noch, du entscheidest, ob du diese Sachen selbst beeinflussen kannst. Also wenn jetzt zum Beispiel sowas wie, oh, es regnet und das finde ich total scheiße auf deiner Liste steht, dann streich das einfach raus, denn das Wetter kannst du leider nicht beeinflussen. Dafür wurde noch kein Mittel gefunden. Ja, okay, kommen wir zu Punkt Nummer 2 und der wäre, dir Handlungen zu überlegen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du dich fragst, was du gegen diese doofen Sachen tun kannst. Also, dass du dir vielleicht so eine Art To-Do-Liste schreibst und genau da dann einfach alles festhältst, was man dagegen tun kann. Also bei dem Beispiel, was hatte ich genannt, dass du dich nicht wohl in deinem Körper fühlst. Da könntest du dir aufschreiben, dass du von nun an 3-mal die Woche Sport machen möchtest und dich gesünder ernähren möchtest. Wenn du das noch ein bisschen genauer machen möchtest, kannst du dann einfach schreiben, ja, ich werde mehr Obst und Gemüse essen und weniger Süßigkeiten. Das ist ja schon mal ein Anfang. Genau, und der dritte Schritt, und dann sind wir auch schon durch. Cool, es ging ja heute ganz flott. Genau, der dritte Schritt ist die Umsetzung. Und zwar möchte ich dich bitten, wirklich kleine Schritte zu machen und nicht zu versuchen, alles auf einmal irgendwie zu verändern, weil das klappt oft nicht. Lass dir das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ja, also nimm dir vielleicht jeden Tag oder jede Woche etwas Neues vor, was du in deinen Alltag integrieren möchtest, von der Liste von Punkt 2, also diesen Handlungen. Und ja, dann setz es einfach um. Ich weiß, es ist nicht immer so leicht, etwas im Leben zu verändern, aber wenn du dich wirklich anstrengst, dann schaffst du das auch und es wird deine Lebensqualität extrem verbessern. Und ja, genau. Zum Schluss möchte ich dir dann noch ein Zitat mit auf den Weg geben, was ich sehr schön finde und auch sehr zutreffend. Und dieses Zitat lautet: Veränderung ist am Anfang schwer, in der Mitte chaotisch und am Ende wunderschön. In diesem Sinne, sei mutig und verändere was. Und denk immer dran, du bist das Licht und jetzt ist deine goldene Zeit. Mach was draus. Tschüss.